Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Weil sie dich Tag und Nacht überwachen, bis Mutter des gigantischen Behördenapparats. Ein dreifaches Seil, es lebe dieser Staat. Ein Gruß an alle Trottel und Spacken, weil sie dich Tag und Nacht überwachen, bis Mutter des gigantischen Behördenapparats. Ein dreifaches Seil, es lebe dieser Staat. Weil sie dich Tag und Nacht überwachen, bist Mutter des gigantischen Behördenapparats. Ein dreifaches Seil, es lebe dieser Staat. Ein Gruß an alle Trottel und Spacken. Weil sie dich Tag und Nacht überwachen, bist Mutter des gigantischen Behördenapparats. Ein dreifaches Seil, es lebe dieser Staat. denn du bist Terrorist.